Wir haben auch geschichtliche Berichte über Atlantis. Die beste Beschreibung des versunkenen Erdteils findet sich in Aufzeichnungen der ägyptischen Priester, deren Inhalt dem griechischen Weisen Solon bei seinem Besuche in Sais im Nildelta von den dortigen Priestern mitgeteilt wurde. Sein Schüler Plato hat uns seinen Bericht übermittelt. Merkwürdigerweise stimmt dieser überein mit den längst vor ihm entstandenen Sagen des Altertums, mit den Sagen in Homer, besonders mit Odyssee und Ilias, mit uralten ägyptischen und indischen Überlieferungen, ferner mit den in Mittelamerika vor der Vernichtungswut der Missionare geretteten Aufzeichnungen der Mayas, Inkas, Tolteken, Peruaner, Araucanier und deren Sagen. Endlich mit bisher unerklärlich gewesenen Teilen der Edda und der Bibel. Beide geben uns weitgehende, überaus wertvolle und überraschende Aufschlüsse über Atlantis, wie in den nachfolgenden Blättern bewiesen werden wird. Wertvolle geschichtliche Feststellungen über Atlantis erbringt auch E. Beta in seinem Werke »Die Erde und unsere Ahnen«, Berlin bei Bär Mühler. Gewisse Rückschlüsse auf unsere versunkene arisch-atlantische Kultur ergeben sich aus dem vom Verfasser in Deutschland gefundenen zahlreichen Resten derselben, über welche eine gesonderte Veröffentlichung erfolgen wird. Wem die angegebene große Literatur und die angeführten wissenschaftlichen Beweise noch nicht genügen sollten, dem müssen die Steine die Wahrheit über Atlantis verkünden. An der skandinavischen Küste findet sich, bei Bohuslän beginnend, eine lange Reihe auf 500 Kilometer sich erstreckende Felsbilderschriften, deren Entzifferung dem ausgezeichneten Forscher Franz von Vendrin erstmals gelungen ist. Dieselben gehen nach astronomischen Gutachten bis auf 800.000 Jahre zurück und besagen uns, dass die Germanen schon vor Jahrhunderttausenden auf ihren Wikingerschiffen die Weltmeere durchfurchten und überall Kolonien anlegten, so am Nil, in Vorderasien, Afrika, in der Südsee und in Atlantis, Amerika. Ein Haupteinwanderungsgebiet war naturgemäß das nahegelegene, die Verbindungsbrücke mit Amerika bildende Atlantis wegen seines milden Seeklimas, seiner überaus großen paradiesischen Fruchtbarkeit und seines Metallreichtums. Man übersehe nicht, dass das nach dem Niedersturz des Vormondes Phoebus aufgetauchte Atlantis bis nach England reichte, von Europa aus also leicht zu erreichen war, umso mehr als England vor Jahrtausenden noch mit Frankreich zusammenhing. Insofern also Atlantis sich weit nach Norden erstreckte, erscheint es nicht auffallend, dass verschiedene Schriftsteller Atlantis im Norden suchten. Das Atlantis des Plato und das der Bibel waren der Rest des ehemals aufgetauchten Erdteils westlich von den Säulen des Herkules. Franz von Vendrin hat dem Verfasser versichert, dass nach den Bohusliner Bilderschriften an den Ausführungen seines Buches kein Zweifel mehr berechtigt sei. Atlantis und seine hohe vorgeschichtliche germanische Kultur haben also existiert. Das kann jetzt als wissenschaftlich gesicherte Tatsache gelten. Die nachfolgende Beschreibung von Atlantis und seiner Kultur stützt sich auf die angegebenen Forschungen und auf die angeführte Literatur und verwendet zur Darstellung absichtlich die Berichte der ägyptischen Priester zu Sais, der Edda und der Bibel, damit der Leser sieht, wie übereinstimmend dieselben Atlantis schildern und wie die Bibel vielfach uralte Geschichtsberichte bringt, die vermutlich aus heidnischen Priesterbüchern abgeschrieben wurden. Wer die von mir angeführten Bibelstellen aufgrund der folgenden Darstellungen als geschichtliche Berichte über Atlantis und dessen wundervolle Hauptstadt und Asenburg betrachtet und mit der anderen angegebenen Literatur und den sonstigen Belegen vergleicht, dem geht es wie dem Apostel Paulus. Es fällt ihm wie Schuppen von den Augen. Er erkennt, in welchem Irrtum er sich befunden hat. Er erkennt auch mit leichter Mühe, wie in den ursprünglichen Bibelinhalt von jüdischen und jüdisch-christlichen Priestern eingeschobenen Teile und umgeänderten Stellen und groben Fälschungen. Die erhabene Lehre Christi kann nicht verlieren, sondern nur gewinnen, wenn man sie von tausendjährigem Schutt und Moder befreit. Ein neues, arisch-germanisches Christentum, das schon bei den atlantischen und nordischen Ariern vorgebildet war, wird aus dem jüdisch-römisch-atlantischen Heidentum entstehen zum Segen des deutschen Volkes.